So, dann steigen wir ein in das Thema Gain More und natürlich fangen wir mit dem G an. Das G steht als allererstes für gewinnen wollen. Und das halte ich für einen ganz essentiellen Punkt. Im Zusammenhang mit Verhandlungen ist ja dieses Harvard-Konzept der Verhandlungsführung so allgegenwärtig und da wird ja daraus abgeleitet, man soll ein Win-Win erzielen. Was ich erlebe in meiner Tätigkeit ist allerdings, dass da ganz merkwürdige Verhaltensweisen und auch Denkweisen sich entwickelt haben rund um das Win-Win. Sie haben keine Verantwortung für das Win der Gegenseite. Sie haben Verantwortung dafür, dass Sie Ihr Win bekommen. Und deshalb sage ich, wer ein Win-Win möchte, muss auch gewinnen wollen. Und dafür steht das erste G, gewinnen wollen. Darum geht es. Ich gehe doch nicht in eine Verhandlung, um nicht zu viel zu verlieren. Was ist das denn für eine Einstellung? Und die Metapher beim Sport ist ja naheliegend. Da erlebt man das immer wieder. Eine falsche Einstellung führt zu falschen Schlechtgebnissen. Das hier hinter mir ist die Speicherstadt in Hamburg. Und ich habe lange in Hamburg gelebt und da habe ich vor einigen Jahren erlitten. Hamburg hat ja nun einen sehr berühmten Sportverein. Und damals war man noch erstklassig und man musste wieder mal zu Bayern München fahren. Und der damalige Trainer, ich weiß nicht mehr, wer es war, in der langen Reihe der Trainer, war dann zu hören im Regionalprogramm des NDR mit der Aussage, ja, wir fahren nach München, um nicht zu hoch zu verlieren. Wenn ich daran zurückdenke, fröstelt es mich heute noch. Insbesondere bei dem Ergebnis, das danach rausgekommen ist, nämlich 9:2 für Bayern. Und solche Ergebnisse haben sich in den Jahren darauf ja wiederholt. Immer und immer wieder. Weil man nicht zu hoch verlieren wollte. Und deshalb gewinnen wollen. Es geht darum, für Sie persönlich mehr rauszuholen. Oder um den abgedroschenen Begriff zu benutzen, um einen Mehrwert zu gestalten. Und deshalb müssen Sie sich überlegen vor der Verhandlung, was ist eigentlich Ihr ganz persönlicher Gewinn? Wo wollen Sie eigentlich hin? Und dafür gilt es dann anzutreten. Also sich stark zu machen, mit starker äußerer und innerer Haltung in die Verhandlung zu gehen. Das ist für mich absolut entscheidend. Ich gehe aufrecht, gerade, mit breitem Kreuz in die Verhandlung und mache das Beste daraus. Und allein schon diese Veränderung, dieses Ich will gewinnen, wird etwas für Sie in der Verhandlung verändern. Wie Sie das formulieren, dazu kommen wir im nächsten Video, weil da geht es dann um Ihr Ziel. Also ein Gewinnerziel zu formulieren, da ist das G dann auch wieder drin. Also bis zum nächsten Video.